Bei Kapitel Barakallahu 23, das erste Buch, Kapitel 23. Man kann auch den Unterricht mitmachen oder mitverfolgen auf dieser Ustream, Barakallahu fikum. Unser Raum in Ustream. Da kann man mitmachen. Kopieren. Alaikum salam wa rahmatullah. Hier schreiben wir schnell. Taib. Unterricht. Arabisch. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب 23، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بارك الله فيكم. كابيتل das erste Buch, Buch der Gebote, Kapitel 23. Gutes gebieten und schlechtes verbieten. Nochmal unser Unterricht auf Arabisch und Deutsch. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة بالمعروف وينهون عن الله أو ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورة آل عمران الآية 104. وقال تعالى عليه السلام كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب فبئس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. على أستس بارك الله فيكم هدي أوتر wie immer die Ayat, die mit diesem Thema zu tun haben. Und zwar erstens die Ayat 104 von Sura 3 von Sura Ali Imran. Und es soll unter euch eine Gemeinschaft sein, die zum Rechten aufruft und das Rechte gebietet und das Unrecht verwehrt. Sie sind es, die erfolgreich sein werden. Auch Sura 3, die Ayat 110. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verwehrt Unrecht und glaubt an Allah. Sura 7, die 199. Übe Nachsicht und gebiete Gutes und wende dich von den Törchtern. Das wird von Al-Jahilin, von den Unwissenden. Dann die Ayah 71, Surah 9. Die gläubigen Männer und gläubigen Frauen sind einander Beschützer und Helfer. Sie gebieten das Gute und verwehren das Üble. Und Surah 5, die Ayah 78, 79. Verflucht wurden die Glaubensverweigerer unter den Kindern Israels durch die Zunge Davids und Jesu, des Sohnes der Maria. Dies, weil sie sich widersetzen und Allah und immer wieder übertraten. Sura 18, die 21. Und spricht, die Wahrheit ist von eurem Herrn. So möge, wer will, sie annehmen und wer will, möge sie ablehnen. Sura 15, Ayah 94. So tue offenkund, wie dir geboten worden ist. Sura 7, die 165. Und als sie das vergaßen, wozu sie ermahnt worden waren, da retteten wir jene, die vom Bösen abhielten, doch wir erfassten jene, die Unrecht taten, mit einer schlimmen Strafe, weil sie sich des Frevels schuldig gemacht hatten. Die Ayah 7, die Ayah 165 von Sura 7. Das sind ein paar Ayat, und es gibt sehr andere Ayat, die als Beweis für das Gute gebieten und das Schlechte verbieten sind. Und jetzt kommen wir zur Erklärung. Und zwar, Barakallahu fikum, ich denke, wir haben darüber auch ein paar Mal schon gesprochen. Ja, wir haben öfter mal über den Amr al-Ma'ruf und Nahy an al-Munkar. Al-Ma'ruf, entabihi, huwa kull ma 'arafahu al-Shar', kull ma 'arafahu al-Shar', wa aqarrahu min al-ibadat al-qawliyah wal-fi'liyah al-zahirah wal-batinah. يعني الامر المعروف في الشرع، الامر المعروف في الدين، واقره الدين من العبادات القوليه والفعليه الظاهره والباطنه، والمنكر كل ما انكره الشرع ومنعه من انواع المعاصي من الكفر والفسوق والعصيان والكذب والغيبه والنميمه وغير ذلك، يعني كل ما انكره الشرع ومنعه حرمه من انواع المعاصي. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. انتبه، هذا مهم أن يعلم المسلم أن هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يعني لا يجب على كل الأمة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فذلك قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبدأ الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الخير، ثم ثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان يدعو الناس إلى الصلاة والزكاة والحج والصيام وبر الوالدين، ثم يأتي بعد ذلك الأمر المعروف أن يقول له صلي، بر والديك، افعل كذا افعل كذا افعل كذا. أول شيء يقول بر الوالدين، هذا طيب، والإنسان عليه بر الوالدين وكذا وثم يأتي النهي عن المنكر، اللي هو يقول اتق الله ولا تفعل هذا أو لا تفعل هذا. وهناك مرحلة أخرى هي مرحلة التغيير يا أخوة بارك الله فيكم، وهي من مراحل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولكن الأمر المعروف يحتاج إلى أمور، الأمر المعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور. أولا أن يكون الإنسان عالما بالمعروف والمنكر، يعني يعلم. الأمر الثاني أن يكون المدعو أو أن يكون المأمور أو الذي تنهاه تارك للمعروف فاعل للمنكر. أما إذا كان غير ذلك، ليش تأمر المعروف تنهى عن المنكر؟ ولا بأس هنا بالسؤال، لا بأس بالسؤال، يا فلان أين أنت؟ وكذلك مثلا واحد ما يأتي المسجد، يا فلان وينك؟ كذا إلى غير ذلك. ثم بارك الله فيكم، هناك شروط هنا من الأمور كذلك من الأمور أن لا يؤدي الأمر المعروف أو النهي عن المنكر إلى منكر أكبر أو إلى ترك المعروف. الأمر الرابع أن يكون بالحكمة، أن يكون بالحكمة. والخامس نصيحة أن يكون سرا، وأن يكون باللين، أن يكون بالرفق، أن يترفق الإنسان. واختلف العلماء في قضية، وهي هل يلزم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون بنفسه فاعلا للمعروف وأن يكون بنفسه تاركا للمنكر؟ يعني مثلا إنسان يدخن، والدخان حرام، فهذا الذي يدخن ويفعل حرام هل له أن يقول لغيره يا أخي لا تدخن؟ فنوع واحد سيقول له طيب ابدأ بنفسك أنت. فاختلف أهل العلم في هذا، والصحيح بارك الله فيكم أنه بحسبه، يعني يكون لكل مقام المقال ولكل حادث حديث. فلو هذا قال له، قال يا أخي شوف أنا حصل معي هذا الذي حصل معك وأنا أدخن نفسي، لذلك لا تفعل الخطأ اللي أنا فعلته، من باب فعلته من باب العبرة والموعظة، فلا بأس بذلك. فهذه الآيات كلها بارك الله فيكم يعني دلائل على أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والذي لا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر ويقبل بالمنكر ويترك المعروف، فهذا قال فيه تعالى لعنوا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني كان يشوفه يفعل المنكر ويجلس معه ويضحك معه ويلعب معه ولا يقول له أي شيء، فلعنهم الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل. فنسأل الله العافية والسلامة. عليكم السلام. بارك الله فيكم. Diese Ayat, die wir vorhin gelesen haben, und zwar zum Beispiel, und es soll unter euch eine Gemeinschaft sein, die zum Rechten aufruft und das Rechte gebietet und das Schlechte oder das Unrecht verwehrt. Sie sind es, die erfolgreich sein werden. Oder die anderen, ja, das gebietet das Gute oder das Rechte und verbietet das Schlechte. Das hat damit zu tun, das geht um ein Gebot in unserer Religion. Dies ist alles, von einer Seite ist Nasiha, ist Ratschlag zu geben, von der anderen Seite auch ist höher als Nasiha. Und zwar, dass man das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Was ist das Gute? Al-Ma'ruf hier. Al-Ma'ruf im Arabischen bedeutet etwas, was bekannt ist, was erkannt ist. Das ist in der Religion, was unsere Religion tatenmäßig, innerlich, äußerlich, aussagenmäßig, alles in der Religion, was akzeptabel ist. Pass auf, was akzeptabel ist in der Religion. Al-Munkar, das Schlechte, ist alles, was unsere Religion verwirrt, was unsere Religion nicht annimmt, sondern was unsere Religion verbietet. Und wenn man sagt, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, das bedeutet, man sieht bei einer Person, dass diese Person etwas Gutes nicht macht, dann sagt man ihm, tu es. Oder diese Person macht Schlechtes, man sagt ihm, du darfst das nicht tun. Das ist Amr al-Ma'ruf nahi an al-Munkar. Aber immer am Anfang, bevor man das Gute gebietet, das Schlechte verbietet, man ruft zum Guten. Wie? Beispiel. Du sagst zum Beispiel, du siehst eine Person, diese Person betet nicht. Bevor du ihm sagst, bete und das ist falsch, was du machst und du gehst in die Hölle, erstmal man sagt so, das Gebet ist wichtig, wir sind Alhamdulillah Muslime, ein Muslim betet und weil das Gebet gut ist und so weiter. So hast du zum Guten aufgerufen. Das ist das Erste. Wenn diese Person nicht reagiert, dann sagst du ihm, bete. Warum betest du nicht? Sagst du ihm, das Gebet verlassen ist schlecht. Und dann gebietest du das Gute, indem du ihm sagst, bete, das ist gut für dich. Und wenn du, nein, warum nicht? Wenn du das nicht machst, dann wirst du das und jenes bekommen am letzten Tag. Deshalb, Barakallahu fikum, wenn man das Gute gebietet, das Schlechte verbietet, dies ist nicht, wie manche denken, jeder macht das. Nein, nicht jeder. Sondern es gibt Bedingungen dafür. Erstens. Zweitens, das ist eine Pflicht, nicht für jeden. Nicht jeder gebietet das Gute und verbietet das Schlechte. Nicht jeder. Sondern erstmal diejenigen, die Wissen haben. Das wird die erste Bedingung. Die erste Voraussetzung, man weiß, was gut ist, was schlecht ist. Man kann das sozusagen, man kann das trennen voneinander. Zweitens, du willst mit einer Person sprechen. Diese Person sollte das Gute verlassen haben und diese Person macht das Schlechte, damit du ihm sagst, das ist schlecht, was du machst. Drittens, Barakallahu fikum, man sollte das mit Weisheit machen, wenn man das Gute gebietet, das Schlechte verbietet. Man sollte das mit Weisheit machen und man sollte erstmal fragen. Zum Beispiel, eine Person kommt nicht in die Moschee, man fragt ihn, wo bist du, warum sehen wir dich nicht? Nicht sofort gehst du zu ihm, das ist schlecht, was du machst, dass du nicht... Nein, erstmal fragen. Vielleicht ist die Person krank, vielleicht ist die Person hat Arbeit, vielleicht ist die Person war auf der Reise und so weiter. Wenn du dann befragt hast, dann kannst du mit schönen Wörtern reden, mit Barmherzigkeit. Achi barakallahu fiik, dass du weißt, wie die Lage ist und so weiter. Drittens oder viertens, Entschuldigung, wenn man das Gute gebietet, das Schlechte verbietet, man darf nicht etwas gebietet vom Guten und dadurch die andere Person verlässt das Gute. Und man darf auch nicht das Schlechte verbietet und dadurch macht die andere Person Schlechteres. Zum Beispiel eine Person raucht. Du sagst ihm, rauche nicht, der beschimpft die Religion. Oder der schimpft mit der Religion oder mit dir. Deshalb sollst du immer aufpassen. Also wenn du das Gute gebietest, dann solltest du damit etwas Besseres erreichen. Und wenn du das Schlechte verbietest, du darfst nicht Schlechteres erreichen bei der Person. Eine Person ist betrunken. Und wenn du ihm sagst, warum trinkst du Alkohol, dann wird er Allah beschimpfen, dann schweigst du. Zur Zeit von Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, die Tataren, die haben die Muslime getötet. Dann kamen sie vorbei an Tataren und die haben Alkohol getrunken. Und die Tataren haben behauptet, sie wären Muslime. Aufpassen, ne, damals. Dann sagten die Schüler von Sheikh al-Islam, sagen ihm, schau mal, diese Leute trinken Alkohol, die sagen Muslime. Sag ihnen etwas. Er hat gesagt, lass sie, lass. Die haben gesagt, wieso? Er sagt, lass sie betrunken werden. Weil wenn sie nicht betrunken sind, dann werden sie die Muslime töten. Das ist lieber betrunken, als Leute töten. Und da sollte man aufpassen, das braucht Weisheit. Auch Barakallahu fikum. Fünftens, die Gelehrten, die haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Wenn man selber nicht das Gute macht und das Schlechte verlassen hat, darf man zum Guten aufrufen und das Schlechte verbieten? Das heißt, zum Beispiel, eine Person raucht selber. Und diese Person sieht eine andere Person, die raucht. Kann der Raucher dem anderen sagen, rauche nicht, das ist schlecht? Weil die andere Person ihm sagt, ja, du rauchst selber, dann fang bei dir an. Warum bei mir? Deshalb sagen die Gelehrten, das ist situationsabhängig. Wenn du zum Beispiel eine Sünde begehst und du willst eine Person warnen, du sagst ihm, schau mal, ich habe diese Sünde gemacht und das ist sehr schlimm, was du machst, dann geht es in dieser Art, dass er damit die Person nachdenkt. Aber wenn du nur ihm sagst, mach das und du machst das nicht, dann ist das gefährlich. Dann barakallahu fikum, etwas ist wichtig in diesem Zusammenhang. Die gläubigen Männer und gläubigen Frauen, die sind, die das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Und diejenigen, die das Schlechte sehen und die sagen nicht dazu, sondern die unterstützen dabei, diese hat Allah subhanahu wa ta'ala verdammt. Das war ein Volk Israel. Was haben diese Leute gemacht? Einige von ihnen haben Sünden begangen. Die anderen, die saßen mit ihnen und die haben mit ihnen gelacht und die haben sie unterstützt, als ob sie keine Sünden begehen. Denk mal, ja, du siehst eine Person, die klaut, vor dir. Und du sitzt mit ihm, ja, du bist guter Mann, kein Problem. Dann ist das der Grund. Deshalb, man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال فاصدع بما تؤمر يا أخو بارك الله فيكم الحق من الله عز وجل لأن الله هو الرب الذي خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهذه الجملة انتبهوا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذه ليست للتخيير هذا للتهديد يعني مثل ما واحد يقول لك مثلا يقول لك إذا أردت خذ هذه شوف خذها ولكن هو يقول لك إذا أخذتها ستأخذ حسابك فخذها ولا ما تأخذها هذا ليس من باب التخيير إنما هذا تهديد يعني لو أخذتها ستنال العقاب فذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر المعنى أنه وهذا قبل الإسلام وليس بعد الإسلام تبيه هذا قبل الإسلام يعني إنسان كافر فنقول له إذا أردت آمن إذا آمن ولك الأجر وإذا أردت ابقى على أنت والله أعلم أنك إن مت على هذا ستكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها إذن هل هذا للتخيير أم للتهديد؟ لأن بعض الناس يفهم التخيير هنا بمعنى حتى لو آمن ما في مشكل لا في مشكل في مشكل بارك الله فيكم أما بعد الإسلام ما عاد في فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لأنه خلاص هو آمن فالذي آمن وجب عليه الاتيان بتعاليم الدين الاتيان بالمعروف والابتعاد عن المنكر لأن بعض الناس اليوم طلعنا هذا هو قال مثل ما قال أهل العلم قال من اشتغل بغير فنه أتى بالعجائب من اشتغل بغير فنه أتى بالعجائب وقال ابن حجر قال لو سكت الجهال أو ابن حزم عفوا قال لو سكت الجهال لانتهى الخلاف قال لو سكت الجهال لانتهى الخلاف ولكن هذا هو فانتبه يا أخوان هذا الشيء الجديد اللي نسمعه اليوم انه انت كما تحب كما تحب من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مره كنا في محاضره هنا في الرات هاوس فقام لي واحد وطبعا المحاضره كانت كلها صحافه كلها صحفيين أصلاً كلها صحفيين طول الوقت تصوير ومدرب المهم فقام لي واحد فكر حاله يعني إذا قام أمام الصحفيين أنه خلاص يعني وصل يعني يفكر فيها فلوس وكذا هم يعرف أنه نحن نستأجر المكان ندفع له فلوس حتى نتكلم عن الإسلام وفكر يعني سيأخذ المهم فقام لي فقال فسألوني هل يجوز أن يترك المسلم دينه قلت لهم أبداً الذي يترك دينه الله سبحانه وتعالى يقول ومن يرتد منكم عن دينه فهذا خالد مخلد في نار جهنم قال كيف ما الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والله يا أخوة ما توقعت أنا أسمع في حياتي مسلم يقول للمسلمين يجوز أن ترتدوا عن دين الله وأن تتركوا الإسلام. هي ما توقعتها أن أسمعها، ولكن للأسف سمعناها. فنسأل الله السلامة. فهذا الجهل بعينه. فقلت له أنا، قلت له طيب أليس المسلم آمن؟ فكيف من شاء؟ قال لا هو خلص إيه آمن. طيب شلون من شاء؟ ما هو دخل الإيمان. فشلون من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهو دخل الإيمان؟ ما فائدة الأمر إذا؟ فذاك انتبهوا يا أخو، انتبهوا. المعنى هنا أنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا للتهديد لذلك الذي يكفر، وهذا فيه أمر معروف، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أعرض عنهم، هم لن يتركوك ولن يرضوا عنك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اعلم أن هذه آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا ليس من عندي، إنما رب العالمين يقول هذا الكلام، والله لن يرضوا عنك، والله لن يرضى عنك حتى تتبع ملته. وأنا أقول بعد الرؤية وبعد الخبرة في الحياة، حتى لو فعلت هذا والله لن يرضى عنك طالما اسمك محمد أو مصطفى. ما بيرضى عنك إلا في حالة واحدة، إذا سبيت النبي صلى الله عليه وسلم وسبيت الإسلام والمسلمين وصرت ضد الإسلام. والذي يريد أن يفعل ذلك يا الله، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، حنشوف بعض، حاشم. فذاك انتبهوا، هذه الآيات كلها يا أخو بارك الله فيكم، هذه الآيات كلها فيها دلالة على مسألة الأمر المعروف عن المنكر، وكذلك أن الإنسان لا يسكت إذا كان مستطيع. والله سبحانه وتعالى جعل لنا ثلاث مراتب لتغيير المنكر باليد، هذا ليس لي ولك. تغيير المنكر باليد هو للحاكم وللقاضي، أما لي ولك إما باللسان أو بالقلب. ما استطعت تتكلم فاكره ذلك بقلبك. رب العالمين أعطانا هذا الأمر، وبعض الناس لا يجوز. كيف ما يجوز ورب العالمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. باللسان أو باليد، طبعا في منكر تغيره بيد إذا كان في بيتك أو في المكان اللي مسؤول عنه أنت. يا واحد والله يجي لك يداخل لك على البيت بقنينة خمر، تقول له لا ما تدخل عندي بقنينة خمر، ما أسمح لك. بعض الناس يقول لك يلا خليه، شو يلا خليه، هذا بيتي أنا مسؤول عنه. أو يريد يفعل لك حرام في بيتك، لا، لأنه هل تستطيع أن تغيره، لأنه هو في ملكك في في في في بيتك، أما في غير ذلك فلا. والله تعالى أعلم وأعلم. فهذا هو الحديث الأول، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث رواه الإمام مسلم وهو عند من رواية أبي سعيد الخدري رضوان الله عليهم. بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى زعق في سورة الكهف، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Die Wahrheit ist von euren Herren. So möge wer will sie annehmen und wer will möge sie ablehnen. Was bedeutet hier möge sie ablehnen, möge sie annehmen? Manche verstehen darunter sozusagen, es ist egal. Du kannst wählen, wie du willst. Zum Teil, das stimmt. Wenn man nicht Muslim ist, wenn man kein Muslim ist, dann sagen wir dieser Person, das ist der Islam. Und du kannst entscheiden, ob du den Islam annehmen möchtest oder nicht, das ist deine Entscheidung. Aber das heißt nicht, dass die Sache so einfach ist. Wenn du den Islam annimmst, dann wirst du ins Paradies kommen. Wenn du den Islam nicht annimmst und du stirbst so, dann hast du verloren. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, diejenigen, die den richtigen Weg nehmen, werden zum Paradies geführt. Und diejenigen, die den falschen Weg genommen haben, die werden in die Hölle geführt. Du kannst entscheiden. Das würde diese Art, wenn wir sowas im Koran haben, das heißt nicht, wie manche Leute denken, das ist eine Drohung von Allah subhanahu wa ta'ala. Du sagst einer Person, wenn du willst, komm nur rein, dann zeige ich dir. Ist das jetzt, dass du ihn rein? Oder du sagst ihm, komm rein, dann wirst du sehen, was mit dir passiert. Und das ist hier gemeint in diesem Zusammenhang. Komischerweise kommen manche Muslime und sagen, ja, du kannst entscheiden, ob du die Religion praktizieren willst oder nicht. Subhanallah. Wenn du den Islam angenommen hast, dann bist du verpflichtet. Unsere Religion ist kein Chaos. Du bist verpflichtet, dann den Islam zu praktizieren. Denn diese Eier gilt nicht mehr für dich. Diese Eier gilt für eine Person, die noch den Islam, die noch kein Muslim ist. Aber wenn man den Islam angenommen hat, dann geht es nicht mehr, dass man sagt, ja, du kannst entscheiden, wie du willst. Ja, entscheiden kannst du vor dem Islam. Aber im Islam, du bist verpflichtet. Wenn du deine Verpflichtungen nicht machst, dann ist das mit einer Strafe verbunden. Und schlimmer ist, ich habe niemals geglaubt, dass ich eines Tages in meinem Leben hören werde, dass eine Person sagt, ja, warum nicht? Der Muslim kann den Islam verlassen. Der kann auch was anderes werden. Vom Können oder von Tun. Ja, jeder, der kann auch fliegen in der Luft, das ist seine Sache. Aber was sagt die Religion dazu? Was sagt die Religion dazu? Die Religion sagt, wer den Islam verlässt, wird ewig in die Hölle kommen. Bitte schön dann. Das bedeutet, kann man, und komischerweise auch, einer 7 klug mal 50 Schlaumeier, der sagte, die Juden, die Christen sind im Paradies. Wir brauchen sie nicht zum Islam einzuladen. Ja, wenn sie im Paradies sind, dann warum machen wir Moscheen auf? Wir machen zu, wir packen alles zusammen und werden wir alle in die Kirche gehen, weil das leichter ist, wenn diese Leute im Paradies sind. Und der nennt sich noch Muslim. Der denkt, diese Person, mit solchen Aussagen werden die Leute mit ihm zufrieden sein. Aber der vergisst, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, sie werden mit dir niemals zufrieden, bis du ihren Glauben annimmst. Das sagt Allah, nicht ich. Die werden mit dir niemals zufrieden sein, bis du ihren Glauben annimmst, bis du deinen Glauben aufgibst. Und du, sie wünschen sich, dass du deinen Glauben verlierst, damit ihr gleich werdet. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Schlaumeier, die kommen und sagen dir, ja, warum nicht? Das ist deine Entscheidung. Und die bringen diese Eier als Beweis. Ja, wo ist das gute Gebiet und das schlechte Verbieten? Das bedeutet, wenn jemand sagt, mein Gott ist Baum, mein Gott ist ein Baum oder mein Gott ist ein Stein, dann sagen wir ihm, richtig? Sagen wir ihm, richtig? Oder sind wir verpflichtet, mindestens zu ihm sagen, Gott ist kein Stein und kein Baum. Gott ist nicht Jesus. Alhamdulillah, unser Gott ist Allah, der Jesus erschaffen hat und der alles erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Aber la hawla wa la quwwata illa billah. Allah sagte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sag die Wahrheit, so tue offenkund, wie dir geboten worden ist. Wa'arid an den Mushrikin. Sie sollen lassen, sie sollen tun, was sie wollen. Sag die Wahrheit, fertig, Punkt. Ob die Leute annehmen, nicht annehmen, das ist nicht deine Sache. Aber du musst die Wahrheit verkünden. Und das ist, was hier wichtig ist, bezüglich Al-Amr Ma'ruf und Al-Munkar. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben jene gerettet, die das Gute gebieten und die Schlechte verbieten. Aber die anderen, sie haben ihre Strafe bekommen. Und die Leute sind drei. Eine Gruppe, die schweigt, und eine Gruppe, die unterstützt und eine Gruppe, die will damit nichts zu tun haben. Und dann haben wir zwei Gruppen. Eine Gruppe macht schlecht und eine Gruppe macht gut. Also es gibt zwei Mannschaften, schlecht und gut. Und es gibt dann drei Gruppen von Leuten, die das anschauen. Leute, die wollen damit überhaupt nichts zu tun haben. Andere, die unterstützen, entweder gut oder schlecht. Und die dritte, die schweigt. Die Gelehrten sagen, diese Gruppe, die schweigt und die können das Gute gebieten, diese Leute beim Schlechten, die sind wie sie. Und da gibt es dafür Qissat Ashab al-Sabt. Das ist die Geschichte mit den Leuten von Samstag. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, aus diesen Ayat und können wir etwas lernen, dass ein Muslim das Gute gebietet, das Schlechte verbietet. Und hier, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wie Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu alaihi überliefert, der Prophet sagte, wer von euch etwas Übles sieht, soll es mit eigener Hand ändern. Und wenn er dies nicht vermag, so soll er es mit seiner Zunge verändern. Und wenn er dies nicht kann, dann mit seinem Herzen. Und dies ist die schwächste Form des Imans. Das ist in Sahih Muslim. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns drei Möglichkeiten gegeben. Entweder das Üble, das Schlechte mit der Hand ändern, mit der Zunge ändern, das mit dem Wort, oder im Herzen hier, dass du das nicht magst. Und mit der Hand, das ist nicht für uns. Das ist für den Richter und für Anführer, Oberhaupt der Muslime. Aber in deinem Bereich, in deiner Wohnung, dann kannst du etwas ändern mit deiner Hand. Zum Beispiel, jemand kommt zu dir in die Wohnung mit einer Flasche Alkohol. Du sagst ihm, nein, ich akzeptiere das nicht. Wenn das bei dir, schmeißt du weg. Das ist dein Haus. Das ist dein Platz. Du kannst das machen. Aber draußen, du darfst das nicht. Weil das nicht deine Aufgabe ist. Sagst du, ja, aber die Leute machen schlecht. Ja, du musst hier Geduld zeigen. Zweitens, mit der Zunge, mit dem Wort. Du siehst etwas Schlechtes, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder bist du tapfer, du kannst reden, oder manchmal kannst du nicht reden. Das ist auch gut. Mindestens, dass du das nicht magst in deinem Herzen. Weil manche Leute, die verlangen von dir, bei jeder Sache zu sprechen. Sheikh al-Islam Taymiyyah war mit seinen Schülern zusammen. Und er hat Tataren gesehen, die haben, ich habe das vorhin erklärt und nochmal erzähle ich. Er hat Tataren gesehen, die haben Alkohol getrunken. Die anderen haben ihm gesagt, Sheikh al-Islam, hier, sag etwas, gebietet das Gute, verbietet das Schlechte. Der hat gesagt, lass sie. Lass sie! Weil wenn diese Leute wach werden, werden sie die Muslime töten. Lieber betrunken, als Muslime töten. Hier, der hat nicht gesagt, Alkohol ist haram und so weiter. Und ihr könntet das sagen. Aber da muss man Weisheit haben. Deshalb, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das Recht gegeben, dass wir schweigen. Manche Leute sagen, nein, du darfst nicht. Du darfst nicht. Subhanallah. Deshalb, mindestens, dass man das nicht mag in seinem Herzen. Mit diesen fünf Voraussetzungen, die ich am Anfang erwähnt habe. Bis hier werden wir stoppen. Barakallahu fikum. Und das nächste Mal, inshallah, machen wir von Hadith 190 bei mir. 190 bei mir. Und bei euch ist das 184. Auf einmal haben wir 6 Ziffer Unterschied, subhanallah. Also in der deutschen Übersetzung, ungefähren Übersetzung, ist 184. Bei mir ist 190. Und heute sind wir am 8.3.010. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. إن الله سبحانه وتعالى فهمي وفرج النيمن والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ناخ عيشة جيبس كان أنت ريخت بارك الله فيكم بإذن تعالى في كومنت وإن دي أوخ إم إنترنت خير إذا جيب كان أد من إنترنت دسال بإذن تعالى ماخذ من بيا وإذا جيبس كرادة يا دن كان دي يبنيمو السلام عليكم